Was außerdem bleibt, ist das Gefühl der Sinnlosigkeit. Ein Bekannter von mir, der seinen Job gekündigt hatte, wollte sich etwas Zeit lassen, in der er von Arbeitslosengeld 1 leben, mal wieder seinen Hobbys nachgehen und sich neu orientieren wollte. Eine Pause vom Arbeiten. Wenn wir uns in dieser Zeit trafen, wirkte er immer etwas müde, obwohl er ja schlafen konnte, so viel er wollte. Er habe sich vorgenommen, erzählte er mir, sich jeden Tag mit mindestens einem Menschen zu treffen oder zumindest zu unterhalten. Einfach weil es sonst so einsam war. Nach 3-4 Monaten fing er wieder an, 40 Stunden in der Woche zu arbeiten. Arbeitslosigkeit war doch nicht so entspannt gewesen, wie er es sich vorgestellt hatte. Und das liegt nicht nur daran, dass einem die Kollegen fehlen, das gemeinsame Mittagessen, die Gespräche oder die intellektuelle Herausforderung einer neuen Aufgabe. Es liegt daran, dass es nichts gibt, woraus sich Sinn schöpfen ließe. Das Leben verliert den Rahmen, von dem man gelernt hat, dass er der richtige ist.